Manchmal ist es besser, nichts zu sagen, weil man es später eventuell bereut. Manchmal schlagen Worte auf den Magen und am Ende fühlt sich's an, als wäre man betäubt. Und wenn du jetzt gehst, denk immer daran, dass man allein nur schlecht entschlafen kann. Das, was immer du tust, hier immer jemand ist, der auf dich wartet und im Zweifel bin es ich. Zu begraben und das dunkle Gefühl wird mit der Zeit verrückt.